WDR 5. Neugier genügt. In einem Gefängnis irgendwo in Deutschland sitzt Ebrahim B. seit November 2014 in Untersuchungshaft. An dem Tag des Interviews trägt der Deutsch-Tunesier ein blau kariertes Hemd und eine dunkle Strickjacke. Seine Haare hat der 26-jährige Mann aus Wolfsburg sehr kurz geschnitten. Er wirkt ein wenig schüchtern und nervös. Ebrahim B. setzt sich an einen Tisch. Vor ihm steht das Mikrofon, das alles aufzeichnen wird, was er in den nächsten gut 2 Stunden erzählt. Manchmal hält er sich daran fest, als ob er Halt suchen möchte. Die Polizei überwacht das Gespräch. Interviews in einer Haftanstalt sind sehr ungewöhnlich, fast unmöglich. Gerade jetzt, kurz vor Beginn der Hauptverhandlung. Und es ist das erste Mal, dass ein junger Mann, der sich dem Terrornetzwerk Islamischer Staat angeschlossen hat, offen mit Journalisten über seine Erfahrungen spricht. Vielleicht will Ebrahim B. so seine Strafe mildern. Er betont, dass er vor allem über den IS, die Terrorgruppe Islamischer Staat, reden will. Ich habe das Bedürfnis, vieles zu erklären. Nicht nur in meiner Stadt, nicht nur in Deutschland oder nur in Niedersachsen, nicht nur in Europa, sondern weltweit möchte ich, dass die Wahrheit ankommt. Und deswegen bin ich heute hier, um mich von IS zu distanzieren. Das sage ich ganz deutlich. Allerdings lässt Ebrahim B. manche Detailfrage unbeantwortet. Möglicherweise, um sich nicht schon jetzt selber zu belasten. Er verweist immer wieder auf die Hauptverhandlung, die am 3. August vor dem Oberlandesgericht Celle beginnen soll. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage erhoben. Der Vorwurf lautet: Anschluss an eine terroristische Organisation im Ausland, strafbar nach § 129b in Verbindung mit § 129a Strafgesetzbuch. Ob er sich schuldig gemacht hat, als er sich im Sommer 2014 für 3 Monate dem IS anschloss und von Deutschland über die Türkei nach Syrien ausreiste, darüber wird das Gericht urteilen. Ebrahim B. ist zusammen mit einem Freund, Ayub B., ebenfalls aus Wolfsburg, von Deutschland aus in den Dschihad gezogen. Auch Ayub B. sitzt in Untersuchungshaft, möchte aber kein Interview geben. Er hat seinen Freunden und Verwandten nach seiner Rückkehr erzählt, was er beim IS erlebt hat. Das gibt er auch bei einem Polizeiverhör zu Protokoll. Der IS ist unser aller Problem. Ich lebe auch in Deutschland. Für den IS bin ich ein Verräter. Wenn die mich gepackt hätten, hätten sie mich geschlachtet. Die haben gesagt, keiner von den Wolfsburgern darf nach Hause, sonst machen die da die Propaganda kaputt. Wolfsburg, die Heimat von Ayub B. und Ebrahim B. und mehr als einem Dutzend anderer junger Männer, die sich im vergangenen Sommer auf den Weg gemacht haben. Sie sind die Söhne muslimischer Männer und Frauen, die in den 70er und 80er Jahren von Tunesien in die Stadt am Mittellandkanal ausgewandert sind. Volkswagen hatte sie gerufen, Europas größter Autobauer garantierte ein gutes Gehalt und ein vergleichsweise sorgenfreies Leben. Warum die Söhne trotz dieses Umfeldes in den Dschihad gezogen sind? Wirklich beantworten können die beiden Rückkehrer diese Frage nicht. Und auch Familie oder Freunde suchen bis heute nach einer Erklärung. Ayub beispielsweise kenne ich sehr gut, weil wir doch zusammen aufgewachsen sind. Er war immer ein humorvoll, lustig drauf, war fußballerisch eine Kanone eine Zeit lang. Also hat auch da wirklich Perspektiven gehabt, ne? Und das letzte Mal, als ich mit ihm ordentlich gesprochen habe, bevor diese Sachen geschehen sind, da haben wir uns über Autos unterhalten, Hauskauf, und dann wollte er nochmal irgendwann heiraten. Ihm ging es super gut. Salim Saissa ist ein Jugendfreund von Ayub B. und Ebrahim B. Für kurze Zeit war er auch ihr Anwalt. Das Mandat hat er wieder abgegeben. Wie so viele in Wolfsburg steht auch er vor einem Rätsel. Denn beide Männer hatten Arbeit, ein festes Einkommen. Ayub B. bei VW, Ebrahim B. als Massagetherapeut. Wie kann es sein? Wie kann es sein, dass diese zwei ausgereist sind? Die Frage, was, wie und warum? Also eigentlich hat man immer diese W-Fragen und allesamt. Warum, wie, was, weshalb? Die Antwort darauf könnte ein gewisser Yassin Ouissaifi geben, ein Tunesier, der in Wolfsburg auch als der Scheich bekannt ist. Er war 2011 in die niedersächsische Stadt gekommen, einer seiner ersten Anlaufpunkte, das IKZ, das Islamische Kulturzentrum am Berliner Ring. Weil Ouissaifi dort negativ auffiel, bekam er Hausverbot. Er wechselte mitsamt der inzwischen in Wolfsburg aufgebauten Clique in eine andere Moschee. Aus dieser Gruppe soll er junge Männer für den Islamischen Staat rekrutiert haben. Auch Ayub B. und Ebrahim B. Letzterer nennt ihn heute einen falschen Prediger. Denn Ouissaifi habe viele Versprechungen gemacht. Zum Beispiel in Syrien kannst du das teuerste Auto fahren, was du in Europa dir ganz leisten kannst. Du möchtest gerne Familie bauen und heiraten. In Deutschland alles ist teuer oder in Europa, da kannst du heiraten. Islamisch gesehen vier Frauen heiraten. Wer möchte keine vier Frauen haben, um ehrlich zu sein? Diesen Verlockungen halten Ayub B. und Ibrahim B. nicht stand. Am 28. Mai 2014 machen sie sich auf die Reise. Zunächst mit dem Zug nach Hannover. Dort besorgt Ayub B. Flugtickets in Richtung Türkei. In der Maschine sitzen beide nebeneinander. Sie fliegen nach Samsun an der türkischen Schwarzmeerküste. Über Umwege erreichen sie zwei Tage später Gaziantep an der Grenze zu Syrien. Dort, so erzählt es Ayub B. später der Polizei, holt ein Mittelsmann sie ab. Am Abend fahren sie an die syrische Grenze. Die Autoscheinwerfer sind extra ausgeschaltet. Sie sollen so schnell laufen, wie sie können. An der Grenze patrouillieren türkische Soldaten, erzählt Ibrahim B. Uns wurde gesagt, an der Grenze spazieren türkische Soldaten. Und die würden auch, wenn die euch sehen, die würden abfeuern. Aber ihr braucht keine Angst zu haben, weil die schießen nur nach oben. Die wissen, wer ihr seid und die sind dabei. Sie laufen durch einen Olivenhain und über Bahngleise. Auf der anderen Seite der grünen Grenze werden sie in Empfang genommen von bewaffneten Männern, die mutmaßlich IS-Kämpfer sind. Die Entscheidung von Ayub B. und Ibrahim B., sich den IS-Terroristen anzuschließen, belegt nach Ansicht von Peter Neumann, Extremismusexperte am Londoner King's College, die Entstehung einer neuen Jugendkultur. Er schätzt, dass sich bis zu 5000 junge Menschen aus Europa auf den Weg in die Kampfgebiete gemacht haben, davon etwa 700 aus Deutschland. Was wir gesehen haben, ist, dass in den letzten 3 Jahren überall in Europa mehr Leute mobilisiert wurden für diesen Konflikt in Syrien und im Irak als für jeden anderen Konflikt zuvor. Leute werden motiviert durch die Bilder, die sie sehen aus dem Konfliktherd, aber sie gehen häufig eben auch, weil Freunde von ihnen vorher bereits gegangen sind und deswegen hört einfach dieser Strom scheinbar niemals auf. Aber genau dafür will die Bundesregierung sorgen. Gerade erst hat sie deswegen ein verändertes Personalausweisgesetz auf den Weg gebracht. Ziel des Gesetzentwurfs ist die Verhinderung der Ausreise und der Wiedereinreise von Gefährdern des extremistisch-terroristischen Personenspektrums. So Bundesinnenminister Thomas de Maizière im Deutschen Bundestag. Allerdings räumen die Behörden ein, dass sie keinen vollständigen Überblick über die Reisetätigkeiten der Dschihadisten haben. Und mit neuen Gesetzen ist diese Situation kaum in den Griff zu bekommen, betont die Sprecherin für innere Sicherheit der Grünen Bundestagsfraktion Irene Mihalic. Indem man die Ausreise über solche Mittel verhindert, befürchte ich, dass diese Menschen dann eher dazu neigen, hier in Deutschland vielleicht ihre Pläne in die Tat umzusetzen oder halt eben auch sich anderweitig darum zu bemühen, aus Deutschland auszureisen in die Kampfgebiete. Und insofern halte ich diese Maßnahme wie den Passentzug, den Personalausweisentzug einerseits für kontraproduktiv und andererseits auch für sehr gefährlich. Nachdem Ayub B. und Ibrahim B. im Mai 2014 die Grenze zu Syrien überquert haben, kommen sie in eine Art Auffanglager bei Jarablus. Raus dürfen sie zunächst nicht, sagen sie. Ibrahim B. erinnert sich noch an das Klicken des Türschlosses. Dort kommen die vom IS geworbenen Dschihadisten aus allen möglichen Ländern zusammen. IS-Angehörige fragen nach Namen und Herkunft. Sie prüfen, ob die Neuen eventuell Spione sind und sie wissen viel über deren Familien in der Heimat. Zum Beispiel über den Vater von Ayub B. Da wird jeder zu so einem Büro gerufen. Dann wird man so geklärt, okay, dein Handy musst du abgeben, ansonsten werden wir ja bombardiert. Da habe ich auch abgegeben, weil ich selber um mich Angst hatte, um ehrlich zu sein. Und dann musst du deinen Pass abgeben. Was mich da gewundert hat, die hatten Akte von jedem. Ibrahim B. gelingt es, trotz der Prozedur seinen Reisepass zu behalten. Nach 2 Wochen werden Ayub B. und Ibrahim B. abgeholt. Es geht weiter in ein streng bewachtes syrisches Ausbildungslager. Das Leben dort ist anders, als es sich Ibrahim B. vorgestellt hat. Zahnbürste, Zahnpasta, Shampoo, alles, was man hier in Deutschland hat oder in Europa, wird weggenommen. Geduscht wird nur Freitag in einem dreckigen See. Hinterher kommt das Argument, ja, unser Prophet hat das so auch so geliebt. Aber wenn man im Koran so richtig guckt, nachfragt und alles, das hat mit dem Islam nichts zu tun. In dem Lager müssen die neu gewonnenen IS-Anhänger eine folgenschwere Entscheidung treffen. Welche Rolle wollen sie in dem Terrornetzwerk übernehmen? Kämpfer oder Selbstmordattentäter? Auf Deutsch und Kost gesagt, wenn du dahin gehst, du bist entweder tot oder tot. Ebrahim B. möchte sich zu seiner Entscheidung erst in der Gerichtsverhandlung äußern. Der IS reiht ihn ein in die Gruppe der Selbstmordattentäter. Diesen Vorwurf erhebt zumindest der Generalbundesanwalt in seiner Anklage. Die Wege der beiden Wolfsburger Männer trennen sich, denn Ayub B. entscheidet sich, Kämpfer zu werden. Deshalb kommt er in ein anderes, militärisches Trainingslager in Syrien. Er trifft dort auf weitere Deutsche, auch Wolfsburger Dschihadisten. Die Ausbildung dauert 30 Tage, es gibt Koranunterricht und militärische Übungen. Die jungen Kämpfer lernen, mit der Kalaschnikow umzugehen, und die Ausbilder sagen ihnen, wen sie zu töten haben, schildert Ayub B. in seiner Aussage. Vor der Schlacht wurde uns gesagt, dass wir keine Geiseln nehmen dürfen. Alle müssten abgeschlachtet werden. Es war eine richtige Gehirnwäsche. Jeder Tag war gleich. Außer Freitag. Da gab es immer Pepsi und Schokolade. Wir haben immer Pepsi getrunken. Von Ayub B. entstehen Fotos, die ihn stolz mit der schwarzen IS-Flagge zeigen. Er trägt einen Sprengstoffgürtel um den Bauch. Die Bilder sind von Ende Juli, kurz vor Abschluss des Fastenmonats Ramadan. Beginnt Ayub B. wenig später damit, für den IS andere Kämpfer anzuwerben? Darauf deutet nach Ansicht der Anklage folgender Chat mit einem jungen Mann in Deutschland hin. Wir kämpfen viel. Hast du deine Waffe gerade bei dir? Die Waffe immer mit dir, wie eine Hose. Wir schlachten die. Das ist ein Rennen ins Paradies. Wer kommt zuerst an? Ayub B. bestreitet, für diesen Chat verantwortlich zu sein. Der andere junge Mann, der auch aus Wolfsburg kommt, reist ebenfalls nach Syrien. Ein halbes Jahr später erfahren Angehörige und Freunde, dass er tot ist. Für Ebrahim B. geht es in den Norden des Irak. Er reist mit einer Gruppe von Männern, die sich zu Selbstmordattentaten bereit erklärt haben. Er berichtet über weitere Verhöre und erlebt, wie einer seiner Kameraden beim Lügen ertappt wird. Der junge Saudi gerät in den Verdacht, ein Spion zu sein. Er wurde weggebracht, man kam so ein Richter und dann hat man diese Quietsch gehört. So ungefähr, ich habe Ähnliches gehört, als ich klein war, als so eine Katze von einem Autoreifen überfahren wird, bevor die stirbt, diese Quietschen. Und dann haben die auch seine Leiche zu uns gebracht im Zimmer und seinen Kopf auf seine Leiche hingelegt. So zum Abschrecken. Und ich höre ihn, er begleitet mich jede Nacht in meine Träume, oder ich kann auch gar keine Minute in Ruhe schlafen. Die nächste Station auf Ebrahim B.'s Reise ist Fallujah, nahe der irakischen Hauptstadt Bagdad. Ein Haus, das Villa der Selbstmordattentäter genannt wird. Was er dort gemacht hat, will Ebrahim B. erst in der Hauptverhandlung sagen. Es existieren Bilder von Grillfesten. Ein Freund von Ebrahim B. aus Wolfsburg ist zu erkennen und weitere Deutsche. Die werden als Kanonenfutter genutzt und die werden voll gequatscht und überredet, damit die sterben. Wenn die das nicht möchten, wenn die nicht schaffen, die Ausländer zu überreden, dann die zwingen die Leute dazu. Dass die jungen Männer aus Wolfsburg tief in das System des Islamischen Staats eingetaucht sind, bekommen nach und nach auch Angehörige und Freunde in der niedersächsischen Heimat mit. Jugendfreund Salim Saisser erinnert sich noch genau an ein Gefühl der inneren Lähmung. Es lief sehr schnell das Gerücht um, dass da welche gegangen sind, und dann kamen auch die Namen. Wer ist halt so, wir sind eine tunesische Gemeinde hier, und das ist wie ein Lauffeuer. Einer Wolfsburger Freundin von Ayub B., Cindy H., geht es ähnlich. Über Facebook ist ja auch vieles dann gelaufen, wo dann auch Leute von denen irgendwann da mal aufgetaucht sind oder dann irgendwelche Sachen gepostet oder irgendwelche Diskussionen, aber an sich hat man da jetzt auch nicht so viel mitbekommen. Das war natürlich trotzdem ein Schock für alle hier, dass sowas überhaupt passiert, ne? Nach 2 Monaten beim Islamischen Staat meldet sich Ayub B. per SMS bei seiner Mutter mit einem neuen ausländischen Handy. Er schreibt ihr: Liebe Mutter, ich liebe dich sehr dolle. Bitte weine nicht um mich. Allah passt auf mich auf. Verzeih mir, ich habe dir mein ganzes Leben Schwierigkeiten bereitet. Ausdruck erster Zweifel? Während sich Freunde und Angehörige zu Hause sorgen, scheint bei Ayub B. und Ibrahim B. die Erkenntnis zu reifen, dass sie einen großen Fehler gemacht haben. Erste Gedanken über eine Flucht kommen auf. Wie diese Ayub B. und Ibrahim B. am Ende gelingt, bleibt bis heute unklar. Klar ist nur, im August 2014 reist Ibrahim B. nach Bagdad, offenbar mit einem Selbstmordkommando. Doch der Plan fliegt auf. Ibrahim B. kann sich der Verhaftung durch die irakischen Behörden entziehen. Er selber erzählt nur, dass er sich irgendwann auf einem Dach versteckt und überlegt hat, wie er aus dem Irak fliehen kann. Offenbar gelingt es ihm, im Transport mit einem verletzten Kämpfer Gaziantep in der Türkei zu erreichen. Über Istanbul, Tunesien, Italien und Frankreich kommt er schließlich am 29. September 2014 wieder nach Deutschland. Ayub B., der sich im Süden Syriens befindet, nimmt Mitte August 2014 Kontakt zu seinem Bruder auf. In den nächsten Tagen gehe ich weg, so Gott will. Wo bist du jetzt? Ich bin im Bus, Bruder. Ich habe Angst, erwischt zu werden. Die denken, ich bin ein Spion. Wenig später meldet er sich per Facebook bei seiner Bekannten Cindy H. in Wolfsburg. Ich vertraue dir was an. Kannst du was für dich behalten? Ja, natürlich. Ich bin in der Türkei. Eine Nachricht, über die Cindy H. sehr erleichtert ist. Naja, ich habe mich gefreut darüber, natürlich, weil ich da die Bestätigung dann wieder gehabt habe dafür, dass er eben nicht so ist, wie ja, es das Bild dann so scheinen lässt, ne? Und wie gesagt, auch die Sachen, die er ja geschrieben hat, also er hat ja wirklich Angst gehabt scheinbar, ne? Also es ist natürlich heftig, sowas zu hören, ne? Also das war schon nicht so ohne, ne? Am 21. August 2014 landet Ayub B. schließlich auf dem Leipziger Flughafen. Dort stellt er sich, zunächst verhört ihn die Polizei nur. Die Festnahme erfolgt Monate später, im Januar 2015. Ibrahim B. sitzt zu diesem Zeitpunkt schon in Untersuchungshaft. Nicht zuletzt Ihre Geschichte wirft nun die Frage auf, wie sollte unsere Gesellschaft mit IS-Rückkehrern umgehen? Extremismusforscher Neumann hat eine klare Meinung. Und wenn es gelingt, zum Beispiel durch solche Aussteiger auch nur 5 oder 10% Zweifel zu säen, dann könnte man möglicherweise viele Leute davon abhalten, nach Syrien zu gehen. Und es geht nicht darum, dass man diesem Aussteiger jetzt alles glaubt oder dass man sagt, das ist jetzt die einzige Geschichte, sondern dass man einfach diese Zweifel sät und dazu beiträgt, dass Leute, die sich möglicherweise überlegen, nach Syrien zu gehen, dass die sich kritische Fragen stellen. Genau darin liegt nach Ansicht von Vertretern der Regierungs- und Oppositionsfraktionen eine Chance. Unionsinnenexperte Stefan Mayer meint ebenfalls, die Erfahrungen der IS-Rückkehrer könnten andere abschrecken. Um wirklich als lebendes Beispiel auch sehr authentisch auf die Gefahren hinzuweisen, dieses Narrativ, das uns bisher ja fehlte, das den Verfassungsschutzbehörden fehlte, aber auch der Politik insgesamt, wäre aus meiner Sicht in höchstem Maße begrüßenswert. Die Grünen-Innenexpertin Irene Mihalic fordert deswegen gemeinsame Anstrengungen, sowohl von Bund und Ländern als auch von den verschiedenen Religionsgemeinschaften. Was wir aktuell haben, ist leider ein großer Wildwuchs, ein ziemlicher Flickenteppich in den Ländern, in den Kommunen von verschiedensten Programmen, teilweise schlecht finanziert, teilweise nicht gut ausgebaut. Was hier fehlt, ist wirklich eine nationale Koordinierung, eine Koordinierung des Bundes, um wirklich alle sinnvollen Ansätze auch zusammenzuführen, um wirklich eine ganzheitliche Präventionsstrategie hinzulegen. Ayub B. und Ibrahim B. sagen inzwischen beide, ihre Reise war ein großer Fehler, ihr bisheriges Leben ist zerstört. Welche juristischen Konsequenzen drohen, darüber entscheidet das Gericht in einigen Wochen. Schon jetzt steht für Ibrahim B. aber fest: Gefängnis in Deutschland ist mir viel lieber als Freiheit in Syrien. Und können Sie sich schon vorstellen, wie schrecklich das war? Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.